Also improvisieren kann ich echt gut. Also improvisiert Scheiße labern. Ja, improvisiert kannst du alles. Improvisierte Scheiße. Ja. Besser als beschissene Improvisation. Ja. Ja. Sitzt du so auf der Toilette? Ja, aber das ist ja cool. Was mache ich denn heute? Ich hab's mal improvisiert. Ich kam mir die Zeit auch nicht dazu, die Podcasts zu hören. Die war sowieso fertig, ja. Liegen ja da, die kannst du dann einfach abrufen. Ja, nur, da kommt einfach, weil man, ich komme nach Hause, das ist wieder ganz anders. Ne? 2 Jahre hast du Ruhe, kannst du machen, was du willst, und auf einmal, ich gehe ja bloß ein paar Stunden am Tag arbeiten. Und das war eine Umgewöhnung. Ja. Ich komm da auch nicht zu. Ich komme von der Schule nach Hause, entweder habe ich dann Fahrschule oder Training oder sonst irgendwelche Geschichten. Ja, gut, ich hab dir gesagt, mach das, bevor dein Abitur kommt, dann hast du richtig Probleme. Ja. Genau, nie hörst du auf uns. Doch, der hört natürlich ein bisschen, der sieht so ein, dass ich nicht ganz so Unrecht habe mit den Dingen, dass ich nicht so ganz von der Welt weg bin. Tue ich das? Ja. Man munkelt. Eventuell. Unter Umständen. So, wer möchte den grünen Stift? Es sind nur grüne Stifte. Ich hätte bitte gern den grünen. Okay, ich will aber den grünen. Ich möchte den Pfefferminzgrün. Okay. So, Papier. Achso, ja, ich brauche nur einen. Du hast ja nur einen Stift. Ich habe nur einen übrig. Ich muss nur einen imaginieren. Möchtest du eine Schreibunterlage? Ich möchte eine Schreibunterlage. Dann bekommst du jetzt eine Schreibunterlage. Warum ist das hier so umständlich mit den Schreibunterlagen? Ja, total professionell. Schreibunterlage. Total professionell. Leute. Schreiunterlage. Oh Gott. Soll ich mal die Sendung einleiten? Ja. Kannst du machen? Musst du nicht? Möchtest du? Nee, möchte ich nicht. Ich lasse die offen. Tu mir leid, ich bin... Toll, ernsthaft? Ist das eigentlich wiederverwertbar oder ist das Papier? Das ist auch wiederverwertbar, die Unterlagen. Ja, wiederverwertbar. Das sind so ein bisschen wie die hier. Die gehören dazu. So Gummipapier. Ja. Gapier. Gapier. Hallo und herzlich willkommen bei Herz der Würfel, dem Rollenspiel, Brettspiel, Kartenspiel, Spielspiel, Podcast von Nerd Not Nerd. Wir sind wieder in unserer Kaiju-Zentrale, wie inzwischen immer, wenn wir mit mehreren Leuten hier sitzen. Wir wollen heute ein neues Spiel ausprobieren, was ich schon lange auf dem Kieker habe. Nobody is Perfect in der Mini-Edition. Und ich bin heute auch nicht alleine, wie ihr vielleicht schon gehört habt, bei mir ist... Oder ich bin bei Daniel, besser gesagt. Ja, genau. Hallo. Und Sebastian ist auch wieder da. Guten Tag. Kannst du auch mal vernünftig parlieren? Geil, mal. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wir spielen die Mini-Edition, die Party-Edition von Nobody is Perfect. Da gibt es eine große Edition, die mit Brettspiel und alles Mögliche. Verdammt, und ich habe hier keine Ballons- und Luftschlangen. Party. Wo Party. Ich habe zu Hause noch Wasserballon. Ich hätte mal was gesagt. Ja. So, die Regeln sind eigentlich super einfach. Das ist im Grunde genommen ein Quiz, wenn man das so möchte, ähnlich wie Wer wird Millionär, allerdings mit mehreren Leuten, maximal 4 Spieler. Also ich lese einfach vor, was in der Anleitung steht. Wenn man da nochmal Fragen hat, dafür ist sie auch da. Die Spieler versuchen möglichst oft die richtigen Antworten zu vertrackten Fragen zu tippen. Gar nicht so einfach, zumal immer wieder die genialen Einfälle der Mitspieler für Verunsicherung sorgen. Denn in diesem Spiel, kann ich dazu sagen, geht es wirklich um Kreativität. Es geht gar nicht darum, also so für die Leute, die beantworten, geht es schon darum, die richtige Frage zu beantworten, aber man selber muss die anderen Spieler in die Irre führen. Wer eine gute Nase für die richtige Antwort hat, kann punkten. Belohnt wird auch, wer seine Mitspieler durch ausgedachte, überzeugend klingende Antworten aus Glatteis führt. Denn wer besser spinnt, gewinnt. Gewonnen! Ja, hier, er hat gewonnen, der spinnt doch immer. Genau. Wir haben Blatt Papier und Stifte haben wir schon bekommen. Ein Spieler erhält ein weiteres Blatt, auf dem er die Punkte für alle notiert. Weiß nicht, willst du das machen? Soll ich das machen? Ja, ich kann das wohl machen. Möchtest du das machen? Cool, dann macht Daniel das. Daniel ist unser Punktemaster. Jeder Spieler erhält einen Satz Quizchips. Die sind also tatsächlich farblich kodiert. Also sucht euch einfach mal die Farben aus. Ihr Quizchips? Was für einen Geschmack haben die denn? Papier. Papier ist immer gut. Oh, gute Lösung. Also jetzt einfach alle eine Farbe. Ja, genau. Ich sehe gerade. Dann nehme ich mir mal Rot. Ich bin in der Unterzahl. Ich bin der Einzige, der mit D anfängt. Scheiße. Unter A. Jetzt haben wir hier SSD. Dann nehme ich die Blö. SSD. SSD. Ja, nehmen wir mal hin. Ich habe nur 3 Blö. Was haben wir denn jetzt mit? PC-Speicher. Dann kriegen wir noch diese Dekodierscheibchen. Oh, lila. Oh, cool. Es ist rot. Es ist, das kennt ihr vielleicht von anderen Spielen wie Scotland Yard oder diesem Riesenspiel da. Ne, ich habe da immer in der Mickey Mouse. In der Mickey Mouse, ja, der Detektiv sitzt in die Lobby auch drin. Y-Hefte bestimmt immer ganz auf. Genau. Zusammen mit den Uhrzeitkrebs. Mickey Mouse. Ja, genau. In der Mickey Yps. Und einen Dekodierer bekommen wir auch. Der ist hinterher für die Karten wichtig. Jede Karte zeigt insgesamt 3 Fragen. 2 auf der Vorder- und 1 auf der Rückseite. So sieht eine Karte aus. Oh nein, das ist eine Karte? Zu jeder Frage gibt es Antwortvorschläge. Eine richtige Antwort, die ist dadurch kodiert, was hier steht. 2 erdachte, aber eigentlich plausibel klingende Antworten. Und hier ist seine Kreativität gefragt, da wird halt aufgeschrieben. Mhm. Das bedeutet, dass jeder Spieler eine 4. Antwortmöglichkeit pro Runde erfinden und zu Papier bringen muss. Die richtige Antwort ist rot überdruckt und kann mit Hilfe des Dekodierers gelesen werden. Wie damals in der Mickey Mouse im Geheimnis-Detektiv-Set, wo man über 6 Wochen sammeln musste. Wenn man eine Woche vergessen hatte, konnte man das ganze Ding irgendwie wegschmeißen, weil ein einsames Modul fehlte. Ähnlich wie mit den Dinosaurier-Heften damals. Ja. Und die waren auch noch dazu richtig teuer. Ja. 99 fände ich das erste und dann gab es mit 3,50. Generell mit diesen Sammelbaukasten-Heften. Die roten Karten beinhalten Begriffe, die erläutert sind. Die blauen Karten beschreiben eigenwillige Begebenheiten und Ereignisse. Vermutlich vergleichbar mit unseren Black Stories beim letzten Mal. Ah. Das mischen wir dann gleich einmal durch, oder wie? Können wir machen. Ich hab sogar einmal. Soll ich mal möchtest du mischen? Ja, ich möchte mischen. Blauen sind, glaube ich, noch getrennt. Wenn du die blauen, vielleicht wollen wir die rausnehmen oder dazu packen, weiß ich nicht. Wollt ihr das? Ich würde sagen, wenn schon, dann richtig, oder? Dann mische rein. Ja. Das ist dir heute hast du gehört. Jeder Spieler nimmt sich eine Karte aus dem Stapel, ohne sie seinen Nachbarn zu zeigen. Machen wir dann gleich. Die oberste Karte des Stapels dient nur zum Abdecken der darunterliegenden Karten und ist in dieser Partie nicht im Spiel. Vielleicht sollten wir uns dazu auch aufschreiben, welche Karten wir spielen und welche nicht. Mhm. Damit wir die, wenn wir das noch ein zweites Mal machen, nicht doppelt spielen. Die sind nummeriert, die Karten übrigens. Ja. Genau. Wir warten einfach mal, bis Sebastian mit Mischen fertig ist. Also es geht immer reihum. Erste Runde, oberste Frage, also 1. Zweite Runde, zweite Frage. Dritte Runde, dritte Frage. Und da ist dann die dritte Frage auf der Rückseite. Okay. Mhm. Alle lesen sich nun die erste Frage auf ihrer Karte und die Antwortvorschläge leise durch und entziffern mit ihrem Dekodierer die richtige Antwort. Also draufhalten. Genau. Und zu jeder eine Karte. Ihr könnt auch schon eine Karte ziehen, also nicht die oberste. Nicht? Nee, weil die geht ja nur zum Abdecken. Dann nimm die zweite oder die dritte. Keine Ahnung. Oh, ich habe ja voll viel Platz. Achso, es ist 3. Das ist die Rückseite. Daniel, du passt auch immer nicht auf. Nee. Dann werden alle gleichzeitig kreativ und denken sich zu ihrer Frage die 4. Antwort aus, die ruhig schräg und doch irgendwie möglich erscheinen soll. Diese Antwortmöglichkeit schreibt jeder für sich auf sein Blatt Papier und ordnet sie dem Buchstaben zu, hinter dem steht, hier ist deine kreativ gefragt. Das sollte man natürlich so machen, dass keiner sieht und auch nicht schmulen, ist ja ganz klar. Natürlich dürfen die Spieler keine der vorgegebenen Antworten nochmal aufschreiben. Ist ja klar, ergibt ja auch keinen Sinn. So. Da sind nur X. Ach nee, da. Ich habe die Frage noch gar nicht gelesen. Okay. Oh Gott, was haben wir denn da? Okay, also ich muss mir jetzt quasi eine Mobbing-Antwort ausdenken, oder wie? Genau. Ich hasse das. Ich bin immer nur zu gerne vorbereitet über alles. Also hier geht es wirklich nicht ums Wissen. Das ist also eher tippen und... Und alles andere. Ja, das ist echt schlimm. Hier ist noch ein kleiner Tipp. Die selbstformulierte Antwort sollte in Länge und Satzbau ähnlich ausfallen wie die vorgegebenen Antworten. Außerdem empfehlen wir, dass die Spieler auch die richtige Antwort aufschreiben, sich auch die richtigen aufschreiben, weil es so schwieriger für die Mitspieler ist, einen richtigen Tipp abzugeben. Bewegung und Blicke, also wenn man dann während des Vorlesens eben auf den Zettel drauf guckt, na, ganz klar. Ja, wir haben ja Gott sei Dank genügend Papier. Die Stifte sind scheiße. Echt? Ja. Die schreiben nicht so gut. Sag ich mal diese doofen. Dann legst du die Karte am besten drunter. Oder irgendwie so, dass man das nicht so gut sehen kann. Und die Frage vielleicht noch lesen kann oder so, dann kann ich auf eure Karten gucken und weiß, welche von Antwortmöglichkeiten im Zweifelsfall. Genau. Wenn alle ihre ausgedachte Antwort und die anderen Aufgaben natürlich oder Antworten aufgeschrieben haben, folgt die Vorlese- und Tipprunde. Daniel, nicht auch lateinisch? Was für ein Latein? Ich kann kein Latein. Das kannst du Angler-Latein, ne? Ich bin nur Latein am Ende. Vielleicht sind die einfach auch nicht vernünftig angespitzt. Die sind irgendwie... Mhm. Der Stift ist wirklich nicht so prall. Den habe ich heute Morgen für 1 Euro im Kick gekauft. Ja. Weil ich dachte, da haben wir Stifte bei dem Spiel dabei. Sind aber von Peak, die machen auch Feuerzeuge und Kugelschreiber. Aha. Ich hab so eine kleine Grundsatz, wenn deine Unterhose von der gleichen Marke ist wie dein Hähnchen, dann solltest du über die Marke wechseln. So, es beginnt der Spieler mit dem längsten Vornamen. Das ist dann Sebastian. Ja. Dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Also Sebastian, Steffen, Daniel. Nee, das geht andersrum. Dann Daniel, Steffen. Ich hab's nicht so mit links und rechts. Ach so. Das ist wirklich so. Also, links ist das nicht über uns? Das wird gleich über dir sein. Und zwar als Daumendruck. Der erste Spieler liest seinen Mitspielern seine Frage und alle 4 Antwortmöglichkeiten laut vor und deutlich vor. Das heißt außer die Lösung, ne? Nein, also die Frage und alle Antwortmöglichkeiten. Ach so, jetzt. Und deutlich vor. Er nennt dabei zunächst immer den Buchstaben, der vor jeder Antwort steht. A, B oder C oder D oder X und Y. Mhm. Ne, also Frage ist so und so und A, das, B, das, C, D und weiter. Mhm. Der aktive Spieler sollte dies gleichermaßen überzeugend machen. Ja? Okay. Damit seine Mitspieler nicht erkennen können, welche Antwort richtig ist und welche er sich ausgedacht hat. Man kann es auch komplett übertreiben, dann glaubt man ja keiner mehr irgendwas. Mhm. Die Mitspieler entscheiden sich anschließend für den Buchstaben, hinter dem sie die richtige Antwort vermuten. Dann legen sie ihren Chip verdeckt, Buchstabe nach unten, vor sich auf den Tisch. Haben dies alle getan, drehen sie ihre Chips um. Also in dem Fall, wenn Sebastian vorgelesen hat, würden Daniel und ich das dann eben entsprechend machen. Okay. Und dann wird dann eben aufgelöst. Dann würdest du dann sagen, okay, die und die ist die richtige. Und dann wird dann eben umgedreht. Es folgt die Wertung. Wer auf die richtige Antwort getippt hat, erhält 2 Punkte gut geschrieben. Das würde Daniel dann auch schreiben. Hat der aktive Spieler einen oder mehrere Mitspieler auf die falsche Fährte seiner selbst ausgedachten Antwort gelockt, enthält er 3 Punkte. Das heißt, würden wir jetzt auf deine Antwortmöglichkeit tippen, die du ausgedacht hast, würdest du Punkte dafür bekommen. Okay. Genau, aber für jeden. Das heißt, wenn wir beide darauf tippen, würdest du jeweils 3 Punkte bekommen. Also 6. Ne? Also 6 in dem Fall. Okay. Mhm. Und danach geht das immer so weiter. Und das machen wir so lange, bis die Karten abgeschlossen sind und dann können wir uns überlegen, ob wir dann noch eine zweite Karte spielen. Je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist. Mhm. Und danach gewinnt der, also wenn die Karten durchgespielt sind, wer die meisten Punkte gesammelt hat in diesen 3 Runden. Ja. Das ist also eigentlich total easy peasy. Ja. Ja, dann fangen wir mal an. Okay. Also, mit dem längsten Namen. Ja. Also, was ist am Auge des afrikanischen Straußes besonders? Antwortmöglichkeit A, es weitet sich bei Hunger. Möglichkeit B, je nach Temperatur ändert sich die Menge der Augenflüssigkeit. C, es ist größer als sein Gehirn. D, es dient als zusätzliches Gehör. Jetzt nur umdrehen, was wir nicht glauben, oder was? Nein, deine Tippmöglichkeit, welche von denen... Kannst du alle nehmen, oder wie? Nein, eine. Du kannst bei Wer wird Millionär auch nicht 8 Antworten geben, sondern nur eine. Nicht. Auch nicht, wenn du 50-50-Joker nimmst. Okay, ich habe jetzt alle umgedreht damit. Ja, deswegen habe ich jetzt gerade diesen Konto verwendet. Genau. Das stand gerade umdrehen, nur, naja, gut. Ich habe meinen Tipp in der Hand. Ich auch. Hast du? Ja. Ja. Ich habe C getippt. Ich auch. Ja. C war richtig. Das war richtig. Richtig? Also das heißt, wir beide bekommen 2 Punkte, genau. Dann kommt Dorn. Das andere klang einfach nicht logisch genug. Oh Gott, jetzt komme ich. Ja. Okay. An Bord des Luxusliners Queen Mary 2. A. Stehen 27 Luxusboxen für Pferde bereit. B. Stehen Ruderboote in Unterdeck bereit. C. Gilt ein in Fahrtrichtung linksseitiges Rauchverbot in allen Kabinen. Oder D. Gibt es eine Brauerei? Nochmal die Frage bitte. An Bord des Luxusliners Queen Mary 2. Also Infinity Titanic, würde ich sagen. Und das waren Pferdeboxen. Pferdeboxen, Ruderboote in der unten Unterdeck, Fahrtrichtung linksseitiges Rauchverbot an Kabinen und eine Brauerei. Okay. Ich hab gedacht, D. Wow. Ist eine Brauerei. Oh. Ist D, ist richtig. Okay. Meine Frage ist, was war bis 1989 in Island verboten? A. Bier zu trinken, B, auf der Straße zu rauchen, C, im Alter von über 60 Jahren einen Führerschein zu machen, oder D, einen Esel zu schlagen. Daniel hat? Kannst du nochmal die Antwortmöglichkeiten? A. Bier trinken. B. Auf der Straße rauchen. C. Älter als 60 Jahre einen Führerschein zu machen. Oder D. Esel schlagen. Okay, beide getippt. A. Beide tippen A. Und? A ist richtig. Ja. Oh wow, dann hat ja nach einer Runde jeder 4 Punkte. Nur mal so, also man sollte vielleicht irgendwas, was man vor die Karte legen kann. Ja, ich drücke das hier so rein wie er. Okay. Deswegen, ich sollte mir die vielleicht doch alle aufschreiben, wenn ich. Genau. Und jetzt die nächste Frage darunter. Und jetzt einfach die nächste Frage bearbeiten. Achso. Genau. Okay. Nein, diese Stifte gefallen mir überhaupt nicht. Nee. Da muss man die einmal angespitzt haben, damit die vernünftig gehen, weil die sind jetzt so angespitzt gewesen. Das ist auch HB, das sind sehr harte. So, die harter Stift. Ja, HB sind harte Stifte. Ich muss kaputt. 2B ist, glaube ich, das Weiche. Ja, HB ist ja genau in der Mitte, ne? Mhm. Und H sind dann die ganz harten. Genau. Die kochen gar. Mach ich kaputt. Wenn du fertig bist, deine Mutter. Nein, damit umbauen. So, okay, Reihenfolge wieder? Ja. Okay. Wofür wurden Fliegenpilze im Mittelalter benutzt? A. Zum Bierbrauen, B. Zum Brotbacken, C. Zum Färben von Textilien oder D. Zum Putzen von Silberschmuck. Okay. Jetzt sind wir wieder mal anderer Meinung. D. Ich sag A. Zum Bierbrauen. Ja! Was war das jetzt? Aber. Bierbrauen, ja. Ist gemein, ich spiele nicht mehr. In Saudi-Arabien haben Kamele mehr verbriefte Rechte als Frauen. Gibt es keinen einzigen Fluss? Ist Öl günstiger als Wasser? Dürfen Mädchen zwischen 6 und 12 Jahren nur Stehenbus fahren? Also Saudi-Arabien weiß ja jeder, wo das ist, oder? Ja. Das ist hinter Büren, ne? Ja, ja, genau. Da. Stimmt, ja. Was war B nochmal? B ist, gibt es keinen einzigen Fluss. C ist Öl günstiger als Wasser. Was war nochmal Wasser? Das ist C. Da. Was habe ich danach gefragt? Müssen wir nur noch auf Sebi machen. Ja. Danke, ich kriege Punkte. Oh, tatsächlich gibt es keinen einzigen Fluss. Oh, okay. Da kriege ich jetzt 6 Punkte. Du kriegst jetzt 6 Punkte. Wow. 3, 4, 5, 6. Okay. Meine Frage ist, kleine Männer haben überdurchschnittlich große Ohren. B, kurze Därme. C, sind eifersüchtiger als große Männer. D, seltener geschieden. A, große Ohren. B, kurze Därme. C, eifersüchtiger als große Männer. D, selten geschieden. Ich kenne das jetzt nur so rein Theorie. Das ist C, würde ich sagen. C. Sind häufiger. Daniel tippt C, Sebastian B. Die richtige Antwort ist, wo war es nochmal? C ist die richtige Antwort, sind seltener geschieden. Und mhm. C? C, ja, ich habe C gehabt. Genau. Das war das mit den eifersüchtig auf große Männer. Du hast B getippt, ne? Mhm. Dann kriege ich 3 Punkte, weil B habe ich mir ausgedacht. Und du kriegst 3, okay. Genau, mit den großen Därmen habe ich mir ausgedacht. Ah. Genau, jetzt lache ich jetzt nochmal. Nee, mir war das irgendwie klar, weil ich bin auch meistens eifersüchtig auf größere. Deswegen. Minderwertigkeitskomplexe, glaube ich, so ein bisschen. Genau. Ja. Die sind halt vorhanden, ja, natürlich. 308-612-4000-991 Fremdsinn. Ach so, ja, komm aus Frankreich, da müssen wir mal hin und sagen, so geht das aber nicht mit euren Stiften. Kannst du das dann bevor jetzt schreiben, ne? Oder mit so einem alten Feuerstein. Genau. Oder? Haben wir? Ich hab jetzt soweit. Okay, okay. Ich muss mal kurz gucken. So. Das Runde muss ins Eckige. Welchen Rekord stellte der walisische Fußballspieler Vinnie Jones 1992 auf? A. Er schoss in einem Spiel 17 Ecken. B. Spielte sowohl in der walisischen Männer- als auch Damen-Nationalmannschaft. C. Schoss beim Spiel gegen den FC Liverpool 4 Eigentore. D. Bekam nach 3 Sekunden eine gelbe Karte. Ich weiß nicht warum. Ich kann mit Fußball nichts anfangen. Okay. D. Beide D. Ja. Richtig? Ja, war richtig. Also, was haben wir für ein Gespür? Ich hab heute noch das Fußballspiel von den Rocket Beans gesehen. Vielleicht liegt es da dran. Ach so. Außerdem läuft ja die EM auch schon seit Freitag. Ne? Ja gut, das hat, weiß ich nicht, ich interessiere mich gar nicht für Fußball. Aber das war einfach so, so englische Leute, die können schon ziemlich gefährlich werden. Was musst du machen, knüppelst du jemanden nach 3 Sekunden dermaßen um? Ja, wahrscheinlich, du brauchst ja nur einen Schiedsrichter beleidigen, reicht ja schon. Ne? Genau. Fängst an, wahrscheinlich so beim Anschluss und so. Ja. Genau so, und das macht schon ein scheiß Schiedsrichter. Oder vielleicht einfach während des Anschlusses mit dem Schiedsrichter gestritten. So eine böse Arschloch! Komm her, ich weiß, wo deine Mutter wohnt. Keine Ahnung. Ja. So, Daniel. Eine patente Frau. In welchem Beruf wurde Königin Elisabeth II. Ausgebildet? Ingenieurin und Archäologin, Automechanikerin und Kraftfahrerin, Pferdefachwirtin oder Krankenschwester? Ich meine, das mal gehört zu haben. Ja gut, ich hatte erst so gedacht als Dinosaurierlenkerin, aber Dinosaurierlenkerin. So alt wie die inzwischen ist. So wie bei Fred Feuerstein. Also. Okay, wir haben beide C. Beide C, Pferdefahrwirtin? Ja. Ist falsch. Automechanikerin und Kraftfahrerin. Okay. Das heißt, keine Punkte für niemanden. Keine Punkte für niemanden. Gut, dann lege ich die mal zur Seite. Die kann aber gar nichts. Kannst du auch mal zur Seite legen. Dann. Weißt du, was kannst du zur Seite legen? Oh, gut. Ist auch durch. Ich hab jetzt noch eine Frage für diese Runde. Mhm. Verführungskünste. Was erhöht in Weinhandlungen den Absatz von Wein nachweislich? A. Das Reichen von Käse und Brot. B. Abbildungen von Getreidefeldern. C. Das Spielen von klassischer Musik. D. Der Einsatz von Heuaromen. Okay. Ich sag Käse und Brot. A. Beide Käse und Brot. Nein, es ist richtig, ist das Spielen klassischer Musik. Und ich kriege 6 Punkte, weil Käse und Brot habe ich ausgedacht. Ja, das ist besser als die anderen Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich muss sagen, das klingt logischer als klassische Musik, weil wenn ich klassische Musik höre, habe ich nicht Durst auf Wein. Nein, aber mit klassischer Musik wird dir ja so ein Gefühl auch vermittelt. Also, dass du wirklich hingehst und sagst, ja, das ist was ganz Hochwertiges und in der Sekunde gibst du wahrscheinlich auch mehr Geld dann für den Wein aus. Also, dann muss ich demnächst mehr WoW spielen. Unter klassischer Musik. Das ist hochwertiger. Ich bin viel hochwertiger. Also Tetris hat ja auch klassische Musik. Das also, stimmt. Ja, ist ja auch so ein russisches. So, Daniel, unser Spielmeister. Dann gib mal die Punkte durch. Ach, erste Runde. Ja. Steffen hat damit 15 Punkte. Sebi hat 4. Und ich habe einen Punkt mehr als Steffen, also 16. So, dann machen wir die zweite Runde. Einfach Strich drunter. Mit dem letzten hast du gut aufgeholt, ja. Dann die neue Karten. Genau. So, wer möchte was? Ich nehme die. Zack, wir kriegen jetzt alle rote Karten. Die sind alle raus! Mhm. Könnte ich einen neuen Zettel bekommen? Meiner ist voll. Ich will nicht auf der Rückseite. Da sind keine Kästchen drauf. Ich will Kästchen auf meinem Papier. Ich will einen neuen Zettel. Was ist denn mit dir passiert? Ich krieg keinen neuen Zettel, das finde ich eine Frechheit. Wir müssen sparen, wir sind nun mal nicht in den Zeitalter, wo wir was wegschmeißen können. Wir sind nicht im Zweiten Weltkrieg, es herrscht keine Papierknappheit. Ist ja nicht so, dass die Papiere jetzt zu Bomben gemacht werden oder egal. Immer diese Stille während der Kreativphase. Ja, das ist nun mal leider so. Ja. Ich finde das eine Frechheit. Ich hätte gerne ein neues Papier gehabt. Ich vergesse immer. Also, ey, was ist das für ein Blödsinn hier? Was ist da jetzt nochmal mit Rot? Rot ist irgendwie so... Ein Begriff. Ja, die Roten, das wird nach Fakten gefragt und Blau ist, glaube ich, nach Begebenheiten oder irgendwelchen. Oh Gott. Ich will die nicht machen, die nächsten. Das okay. Kann ich mir auch nicht ausdenken. So, gleiche Reihenfolge, Runde 2. Ja. Okay, alles hat ein Ende. Punkt, Punkt, Punkt. Drei. Was ist eine Coda? A, die Auflösung einer Kriminalgeschichte. Coda. B, das offene Ende einer Kurzgeschichte. C, das Ende des Schreibens einer Oper. Oder D, das Ende eines Musikstücks. Nochmal, also die Frage ist, was ist eine Coda? Was ist eine Coda? K-O-D-A. K-O-D-A. Coda. Coda ist japanisch und heißt gruseln. Und was war das Jahr? Die Auflösung eines Kriminalgeschichte. B, das offene Ende einer Kurzgeschichte. C, das Ende des Schreibens einer Oper. D, das Ende eines Musikstücks. Da sind viele gleiche Sachen dabei. Ja, das ist das Problem. Aber der Typ, der liebt doch Musik, dann wird er garantiert wissen, ob es Coda ist. Krimi war A, ne? Oder Kurzgeschichte? Kriminal. Krimi war A. Krimi oder Kurzgeschichte? Das ist das Problem. Ach, das ist keine Ahnung, ich tippe das einfach. Ja. Okay. C. B. D, das Ende eines Musikstücks. Ich hatte es schon. Drei Punkte für mich. Wieso? Das Ende des Schreibens einer Oper habe ich mir ausgedacht. Ich hatte es schon eigentlich richtig. Oh nein, ich musste ja wieder in den falschen Weg gehen. Natürlich wusste ich das. Ja, war schon klar. Okay. Autsch, was ist ein Jab? J-A-B, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wahrscheinlich Jab oder so. Mhm. Ein Messerschnitt in die Fingerkuppe, ein Begriff beim Fechten, ein kurzer hakenartiger Schlag beim Boxen oder ein Schulterwurf beim Kampfsport. Okay. Ja. Ich habe C. Ich habe auch C. C, ein kurzer hakenartiger Haken. Ja, bist richtig. Beides mehr Punkte. Ich kenne Jab nicht, von daher so, das ja. Ist so relativ egal. Ich weiß das nur, weil ich früher mal ein Spiel namens Sonic Battle gespielt habe und da gab es 10 Millionen Angriffe, wo Jab hinten dran stand. Das war so ein Sonic-Prügelspiel. Also, Videospiele bilden. Echt mal! meine Frage ist, was bezeichnet man als Lechter? A, ein Kunststoff-Ruderboot. B, ein deutsches altes Längenmaß. C, die Lichtstärke von LED-Lampen. D. Die Einheit, in der der Buttergehalt gemessen wird. Lechter? Lechter. L-E-C-H-T-R? L-E-C-H-T-E-R. Was waren A und B nochmal? A war Kunststoffruderboot. B. Alte Längeneinheit aus Deutschland. Und die anderen beiden waren? Lichtstärke von LED-Lampen. Oder D. Die Einheit, in der Buttergehalt gemessen wird. Ich nehme das, was ich am unmöglichsten klingt. Okay. Ja. Es klingt so unwahrscheinlich. Nee. Es muss richtig sein. Ja, dann kriege ich 6 Punkte, weil das habe ich mir ausgedacht. Was wäre es gewesen? Es wäre gewesen, das alte deutsche Längenmaß. Scheiße. Genau. Ich habe das abgeleitet vom Lichter. Das Morsenlichter, der einfach ganze Butterstücke in sein Essen reintut. Ich kenne das nicht. Also die blauen haben mir mehr gefallen. Die roten sind scheiße. Die können dich übrigens auch nicht leiden, so. Ja, weiß ich, deswegen. Das beruht nur auf Gegner. Achso, ja, jetzt müssen wir ja wieder gucken. Es geht wieder los, genau. Okay. Okay. Kann ich halt ja schön die Pausen rausschneiden, ist auch nicht schlecht. Ja. Ja. Alle fertig? Alle fertig, mit den Nerven. Dann hau mal rein. Okay. Wohlbekommt's. Was isst man, wenn man Malusol genießt? Malusol? Malusol. Okay. Ah, los, toll! Nicht? Genau. A. Handgemachtes Nussextrakt. Okay. B. Extrakt einer italienischen Ahorngattung. C. Mild gesalzenen Kaviar. D. Frittierten Büffelschwanz. Okay. Ja. B. C. Das sind dann 2 Punkte für Steffen und 3 Punkte für mich. Oh, cool. Was hast du dir ausgedacht? Extrakt einer italienischen Ahorngattung. Okay. Ich sage, hier schneide ich keine Punkte. In der ersten Runde habe ich nichts hingekommen. Doch, du hast alle doch waren Punkte. Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. So. Vielseitig, was ist eine Etalage? Nochmal bitte. Vielseitig, was ist eine Etalage? Gesundheit. Genau. Eine Wohnung mit großem Wintergarten, eine Schaufensterauslage, ein definierter Posten im Budget oder eine Wohnung im Hochparterre? Das war C. Ein definierter Posten im Budget. B nochmal bitte. B nochmal. B, eine Schaufensterauslage. Nochmal der Begriff bitte. Etalage, was ist eine Etalage? Und ja, das ist Französisch. Ja, das stimmt auch so. Okay, ich habe B. Sebastian hat C. B. Gut, Sebi bekommt damit gar keine Punkte und du 2. Juhu. Also fast B. Ja. Welches hat das für ausgedacht? Das mit dem Wintergarten. Der Wintergarten? Ja. Oder die Auslage? Nee, die mit dem Wintergarten. Also. Das ist das erste. Also. Schon wieder vergessen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, weil Large, aber das klang mir zu logisch. Das klingt halt so ein bisschen wie Etage, ne? Ja. Also. Meine Frage ist, noch nie gehört, was ist ein Entrefilet? A, eine französische Vorspeise aus gespicktem Lammfleisch. B, ein Muskel am Schulterblatt. C, eine kurze, eingeschobene Zeitungsmeldung. D, ein Zwischendepot beim kurzfristigen Geldeinliegen. Ich habe es zwar gehört, kann es aber nicht richtig übersetzen. Der Herr spricht ja Französisch. Oh. Feine Herr. Ja, beide. Sebastian hat C, eine kurzfristige Zahlungseinlage. Du hast B. Es ist tatsächlich, es ist C, eine kurze, eingeschobene Zeitungsnachricht. Das heißt, keiner von euch, doch, du hast C. Und ich bekomme nochmal 3 Punkte, weil die Muskel am Schulterblatt hab ich mir ausgedacht. B. Ja, ich hab's heute nicht. Nur ich hab's gekauft. Es klang so abwegig mit der Zeitung. Ja. Also Filet, so cool. Nein, weil eigentlich das Filet heißt das oberste Schulterstück. Das hat mein Vater damals als Metzger kennengelernt. Ja. Das ist so quasi das Feinste vom Fleisch. Also. Das ist das Feinste vom Fleisch. Und weil's halt, Stück beim Lamm. Ich dachte halt jetzt, weil Filet, weil es ist immer relativ wenig, deswegen kurze Nachricht. Geht mit Logik hier dran? Nee. ich brauch einen Zettel schon. Du kriegst keinen Zettel, wenn ich keinen Zettel bekomme, aber kriegst du auch keinen Zettel. Du wirst doch wohl da mal eben ein bisschen mal draufschreiben können. Okay, ich gebe noch einen Zettel, weil du brauchst gleich eh viel zweite Runde. Wieso schreibt der denn so riesig? Guck mal, ich krieg 2 Dinger, 4 auf einem Blatt. Ich habe immer so eine Runde auf einem Zettel. Ich nicht. Ich schreibe auch nicht so groß. Nee, das ist halt meine Handschrift. Ja, dann musst du die halt mal kleiner machen. Warum echt? Ja. Also ihr müsst euch nicht wundern, wenn es zwischendurch ein bisschen leise wird oder zwischendurch das ein bisschen schnell wirkt. Also wenn hier ein Schnitt gewesen ist, dann denken wir uns gerade irgendwelche witzigen Sachen aus. Eigentlich könnten wir das am Anfang der Runde machen. Also eine Karte mal komplett durcharbeiten, oder? Ja. Müssen wir dann für die zweite Runde überlegen, ob wir das vielleicht machen. Oh Mann, das ist unfair, dass wir sie so oder so wissen. Dass ich keine Mathe mehr machen muss. Also das klingt, als wären wir fertig. Das klingt so. Ja, fertig mit der Bereifung. Ich hasse die Rotkarten. So, Sebastian fängt an. Okay, Moment, ich muss mal rein. Großflächig denken, was ist ein Remter? A, das Flaschenlager der Brauerei. B, der fürstliche Unterstellraum einer Kutsche. C, ein hochdetaillierter Grabstein. D, Speisesaal in Klöstern und Burgen. Okay. D. A. Ich hab A. D. D war's. Wow, ich habe mir 2 Punkte verdient. Boah. Doch. Du hast jetzt D gesagt, das ist deine Schuld. Na doch, D. Scheiße, ich habe mich vertan. Ja, ich habe recht, ich hatte D gehabt. Du hast D gehabt? Ja, du hast D gehabt. Ah, dann ist es richtig. Ja, da. Okay. Okay. Dann, ja, ich finde auch komisch, einfach. Ich habe gerade total einen Denkfehler gehabt, aber. Kann passieren. Alles gut. Okay. So, jetzt wird etwas sein, was leider Sebi kennt, das weiß ich. Klingt nach lateinischen Wurzeln. Was ist denn ein Ambitus? Ein Bus, der vorne und hinten einen Fahrersitz hat, ein Tonumfang einer Stimme oder Instruments, eine Tonlage bei Fischen oder der Flächeninhalt eines Parallelogramms. Was haben wir mal B? Ja, aber der hat doch Latein gehabt. Ein Tonumfang einer Stimme oder Instruments. Ich hoffe, Also ich sag mal so, ich glaube, wenn Latein das weiß ist, ansonsten würde ich mir das nicht vorstellen. Es okay. klingt ja auch nur nach Latein. Ich glaube A. Siehst du, ich wusste ja, Sebi weiß es. Was war es jetzt nochmal? Tonumfang einer Stimme oder eines Musikinstruments. Weg mit dir. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich bin der einzige Musiker in dieser Runde. Das ist eine Schweinerei. Ja, oder Musiker. Eine Oktavreichweite, könnte man sagen. Er spielt Gitarre, ja. Ja. Nicht nur Gitarre, sondern auch Bass und Keyboard. Und bla bla bla. Willst du noch mehr angeben? Ich kann auch ein bisschen Schlagzeug. Kann er mehr als ich. Vielleicht hat nie gesagt, dass ich hier Musiker bin. Okay. Nein, warum? Meine Frage ist, das klingt sehr französisch. Was ist ein Couplet? A. Ein zweiteiliges kleines Soufflé. B. Ein Oldtimer-Fahrzeug mit Kinderwagenverdeck. C. Ein mehrstufiges, zweideutiges Lied mit markantem Refrain. D. Ein zierliches Porzellangefäß für Zahnstocher. Okay. Ich weiß es nicht wirklich. Daniel sagt B, Sebastian sagt C. Und es ist tatsächlich C. Das heißt, Sebastian bekommt... Genau. Ausgedacht habe ich mir das kleine Soufflé. Ja. Ich hätte jetzt gerne ein kleines Soufflé. Couplé kommt von Verdecken, deswegen ist das eigentlich. Ja. Und wahrscheinlich für dieses zwei Couplé. Ja, Couplé, das war auch Pärchen, glaube ich, irgendwie so. Auch, das ist bei Französisch ein bisschen, So, dann ich hätte jetzt eigentlich irgendwas mit einem Gedicht erwartet. Ja, Steffen hat 14 Punkte, Sebi hat 14 Punkte und ich habe 2 Punkte. Also können wir schon mal einstellen, rote Karten sind scheiße. Das ist nur eine Frage der Einstellung. Nein, das ist so. Ich kann mir nicht, weiß ich nicht. Das heißt, ich nehme an, du möchtest die blaue Karte. Gib ihm die blaue, dann rollt er nicht die ganze Zeit rum. Genau. Ja, was bringt mir das, wenn ihr die roten habt? Ride to the heavens and back. Neues Papier kriegen. Ich kann auch Servietten anbieten, die funktionieren genauso. Aber da schreiben die Bleistifte bestimmt nicht drauf. Doch, aber sehr schlecht. Also noch schlechter als die hier schon. Warte. Ich habe die Baby-Otto-Tasse. Nee, wie heißt das? Bruno heißt das Baby übrigens. Ja, haben wir rausgefunden, genau. Okay. Baby-Bruno. Wollten wir nicht für alle drei aufschreiben, oder ist das? Jetzt machen wir es einfach weiter. Machen wir es so weiter. Wie für alle drei? Also für die ganze Karte insgesamt, aber dann können wir besser die Runde einfach so nach und nach spielen. Ja. Dauert nicht so lange. Okay. Das hatten manche immer dabei. Aber was ist eine Terzerole? A. Eine Stimmgabel, die das tiefe C angibt. B. Eine kleine Vorderladerpistole. C. Eine dreilagige Schleife. D. Eine Aluminiumbüchse für die Wegzehrung. Herdecken? Ich sag B. Ich sag C. B. B. Und C war meine Antwort. Also auf Deutsch 3 Punkte für mich. Wegen 3, ne? Terz, ne? Ja, ich wusste es. Das war mein, ich dachte, das wäre jetzt okay, Terz 3, okay. Hm. Bin ich reingefallen? Weil die Terz ist ja ein 3. Genau. Ja, aber die Terz ist in dem Fall eine Waffe. Mach ich so ein Terz. Ja, mach ich. Genau. Also, das habe ich schon geahnt, dass du das wissen wirst. Was ist in Sambia gesetzlich verboten? Oh, das geht doch wieder los. Rote Bohnen zu essen, sich die Haare zu färben, Schweinefleisch zu essen oder Pygmäen fotografieren. Sambia. Ist in Afrika. Ein muslimischer Staat. Ja, dann ist ja Schweinefleisch essen wahrscheinlich sowieso verboten. Aber das ist so offensichtlich. Ja, das geht um Gesetze, ne? Nicht um Gesetze, es ist ja gesetzlich verboten. Was ist in Sambia gesetzlich verboten? Rote Bohnen zu essen, sich die Haare zu färben, Schweinefleisch zu essen oder Pygmäen fotografieren? Ich sag B. Sag ich D. D ist richtig. Pygmäen darf man nicht fotografieren. Okay, kurz und knapp. Was ist Schluff? A. Schwimmsand. B. Steifstaub. C. Dreckwasser. D. Pflanzenrückstände. Was war das erste? Shit. Das erste war Schwimmsand, B, Schleifstaub, C, Dreckwasser, D, Pflanzenrückstände. Daniel hat schon. Das Blöde ist, in Minecraft gibt es tatsächlich Schluffgestein. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ich habe mich noch Ich bin gerade, das hatte ich letztens noch im Bio-LK. Ich tippe mal. Ich hab Bio-LK. Ich kann Gitarre spielen. Es ist Ihr habt beide recht. Beide haben A getippt, genau. Schwimmsand war die richtige Antwort. Es entsteht, wenn ein See eutrophiert. Fachwissen, Einschub. Oh, ich hasse Sebastian. Er braucht dafür Fachwissen. Er braucht dafür Fachwissen, das schaffe ich ohne. Also wer ist jetzt besser? Er sagt doch nichts mit deiner Vorderpistole. Er geht noch zur Schule. Musst du mir das jetzt unter die Nase reiben? Ich nicht. Ich darf so einen Müll, aber. Ich arbeite in einem, das hat er aber, glaube ich, auch schon mal. Ne? Ja. Ach, Kacke. Nee, jetzt müssen wir doch wieder denken. Oh nein, denken. Ja, wobei die Sache mit dem Instrument, ich habe ja nie gelernt, ein Instrument zu spielen. Mhm. Programmierst du das alles in Fruity Loops oder wie? Ja, schon auf dem Rechner alles, genau. Ja. Fruity Loops nicht, das ist ja irgendwie Spielzeug. Mhm. Was benutzen dann? Ja, das ist deutlich zu lange zu erklären. Okay. Fruity Loopsy. Fruity Loops sind eigentlich Cornflakes oder ich sowas. Weiß. Fruit Loops. Ja, genau, Fruit Loops. Ja, so. Kiddos! Schleichwerbung. Coco for Coco Pops. Ja, ach, da gibt es bestimmt auch schon wieder Marken. Ich habe mal gehört, wenn man diese Snacks isst, riecht die Pipi hinterher auch nach Honig. Was? Ja. Habe ich mal irgendwann gehört. Keine ja, Ahnung. Ist tatsächlich so, ja. Kann also Spargel verändert den Geruch von Pipi und Smacks. Smacks, ja. Das schmeckt nicht schmeckt, sondern riecht Honig. Woher kennst du den Geschmack von Pipi, wenn ja, lass uns das nicht vertiefen. Nein. Das auch ist ein sehr tiefgehendes Thema. Bei dem, was ich hier nachdenken muss, ich hasse es, wenn hier ihre Kreativität gefragt ist, wenn man kein kreativer Mensch ist. Das heißt, du hast die blauen Karten jetzt auch, oder was? Nein, ich hasse es einfach nur kreative Antworten da hinten. Alle Antworten zu Fragen, keine Probleme, habe ich nichts gegen, aber da kreativ zu werden. Okay, Sebastian. Moment, ich muss vorher nochmal lesen. Klingt komisch. Was ist ein Tripamadan? Nochmal bitte. Was? Was ist ein Tripamadan? A. Eine Verbindung aus zwei dreifach geladenen Atomen. B. Eine zu den Fettinnen gehörende Pflanze. C. Ein weiblicher Interrail-Fahrgast der Bahn. D. Ein alterndes Fotomodel. Ich lasse Bauchgefühl reden. Ich nehme C. Ich nehme B. War B. B? B. Welches hast du dir ausgedacht? A. Dreifach gelagerte Physik. Verbindung aus zwei dreifach geladenen Atomen. Was war B? Jetzt nochmal B war eine zu den Fetthennen gehörende Pflanze. Ja, aber das Hahn. Am Ende Hahn okay. gehört. Nee, weil ich wollte mir das irgendwie so über Amalgam herleiten und. Ich war bei Adam irgendwie Mensch oder sowas. Ja. Krokodile fressen Steine, um tiefer tauchen zu können, ihre Beute im Magen schneller zu zermalmen, ihre Zähne zu schärfen oder um schneller zu schwimmen. Er kennt das schon. Ich glaube, ich weiß es. Das war B und A noch. A, tiefer tauchen zu können und B, ihre Beute im Magen schneller zu zermalmen. Also irgendwie Dinosaurier das früher gemacht haben. Ich glaube, aber ja. Und genau A war es, tiefer tauchen zu können. Oh. Also keine Punkte, finde ich mal. Hätte ja klappen können. Klingt nicht nur exotisch. Was ist ein Mahut? A, ein orientalischer Eintänzer. B, eine Tropenkrankheit. C, eine vorderasiatische Kopfbedeckung. Oder D, ein indischer Elefantenführer. Das war es, das ist nicht schwer. Bitte schön. Ist D. Okay. Beide wussten das. Genau so war's. Das weiß ich jetzt dank Alexander dem Großen. Oder? Ja, Fachwissen. Geschichtsprofessor. Aber rote Karten. Nicht von den blauen. Jetzt kannst du keine Ausrede mehr. Wenn es hier um Geschichte geht, ist Daniel der Experte. Ja. Und wenn es um Riesenmonster-Echsen geht. Naja, Experte nicht immer schon ziemlich gut. Ich glaube, da arbeiten wir uns beide gerade ganz ordentlich zusammen durch. Ja, ja ihr so. Und du ja auch. Und ja, du ja auch. Du bist ja unser Zögling inzwischen mit den. Mit den ehrlich, jetzt wollte ich das. Oh. Ich würde das alle abschreiben, ey. Das nervt ja am meisten. Was? Okay. Na dann. Na denn, RFM. Manche können nicht genug bekommen. Was ist denn ein Herostrat? Herostrat. A. Ein Verbrecher aus Ruhmessucht. B. Ein selbstloser Rettungsversuch. C. Ein Sportler, der zu Dopingmitteln greift. D. Ein Privatier, der an der Börse spekuliert. Was war nochmal A und B? Ein Verbrecher aus Ruhmessucht und B. Ein selbstloser Rettungsversuch. Wenn das aus dem Griechischen kommt, dürfte das sein. Ich sag B. Richtig war A. Ausgedacht war B. Ja, kriegst du 3 Punkte. 3 Punkte. Habe ich mir über dieses Hero hergeleitet. Ja, deswegen, das habe ich auch gedacht, wenn es aus dem Griechischen kommt. Mir ist zu spät aufgefallen, dass ich eigentlich was ganz anderes hätte schreiben können, weil dieses manche können nicht genug bekommen in der Fragestellung. Naja. Welche Ereignisse treten weltweit zwischen 6 und 12 Uhr in der jeweiligen Zeitzone am häufigsten auf? Verkehrsunfälle, Schlangenbisse, Herzinfarkte oder Vulkanausbrüche? Warte, was? Nochmal von vorne. Welche Ereignisse treten weltweit zwischen 6 Uhr und 12 Uhr in der jeweiligen Zeitzone am häufigsten auf? Verkehrsunfälle, Schlangenbisse, Herzinfarkte oder Vulkanausbrüche? Oh. A, und du sagst? D. B. Ich kriege, danke Sebi, erst einmal 3 Punkte. Und C wäre es gewesen, Herzinfarkte. Ja, stimmt. Vielleicht müssen Leute wach sein. Jede Sekunde stirbt ja ein Mensch auf der Welt. Tot. Das ist tot. Ich weiß es tot. Nicht, aber es steht hier tot. Wolltest du nicht Bestatter werden? Oder Forensiker? Pathologe, ja. Ich will Leichen auf der Welt. Mehr zu tun, wa? Ja. Hier ist mal zwischen 6 und 12 Uhr. Oh, ich stehe gerade auf, super. Weißt du, da stelle ich mich auf die Straße und ich hätte noch eine Frage. Dran. Du kannst ja am Computer jetzt mit Trump üben. Hast du ja gesehen, ne? Tot. Das Gehirn rausschneiden. Es gibt ja jetzt für Chrome einen Plugin, der jegliches Trump im Internet durch Trump ersetzt. Weil ja. Der hat ja seinen Namen geändert. Trump hieß er vorher. Achso. Man sagt ihm, im Deutschen sagt man ihn auch Trumpf. Also meine Frage, die ich noch übrig habe, ist schon mal davon gehört. Was bezeichnet das Levirat? A, die Ehe einer Witwe mit dem Bruder ihres verstorbenen Mannes. B, die abendliche Bibellesung in mittelalterlichen Klöstern. C, ein Werkzeug zum Abmessen von Höhenunterschieden. Oder D, das Lektoriat von konfessionsgebundenen Verlagen. A, Ehe der Witwe mit dem Bruder ihres Mannes, also mit ihrem Schwager. B, abendliche Bibellesung in Klöstern. C, Werkzeug zum Abmessen von Höhenabständen. Oder D, das Lektoriat in konfessionsgebundenen Vorlagen. Ihr habt schon B. Die amtliche Bibellesung in Klöstern. Nein, richtig ist tatsächlich die Ehe einer Witwe mit dem Bruder ihres verstorbenen Mannes. Was? Und Gottes Willen. Kriegt keiner gar keine Punkte. Gut. Oh, nach der dritten Runde sieht es dann richtig öde aus. Steffen hat 0 Punkte, Sebi hat 12 und ich habe 10. 10. Ja, wir haben eine Stunde rum. Also ich würde sagen, wir machen das. In dem Fall einfach mal eine Pause und hören uns dann im nächsten Monat wieder, ich glaube, in der zweiten Runde. Das war ganz witzig, ne? Ja. Dann spielen wir nämlich jetzt noch eine zweite Runde und wir hören uns in einer Minute wieder und ihr hört uns in 4 Wochen wieder. Ja. Wir gehen jetzt durch unsere Zauberkugel. Wir machen jetzt einen auf Dr. Who. Genau. Was auch immer. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Das macht ja alles, ne? Nicht Musik. Ja, er ist ein Alleinunterhalter. Ja. Er ist unterhaltsam, aber er ist alleine. Ich lache für mich selbst. Ich will es auf die Reizen. Ja, das ungefähr.